So wehen die Geigen und die Pfeifen. Immer so. Immer so. Still, Musik. Was spricht da unten? Was? Was sagt ihr? Lauter. Lauter. Stich? Stich die Zickwolfin tot? Stich. Stich die Zickwolfin tot. Soll ich? Muss ich? Ich da auch? Sagt's der Wind auch? Hör ich's immer, immer zu? Stich? Tot? Tot. Tot. Georg Büchner, Wojciech. Langsam, Wojciech, langsam. Eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindlig. Was soll ich dann mit den 10 Minuten anfangen, die er heute zu früh fertig wird? Wojciech, bedenke er. Er hat noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre. Macht 360 Monate und Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? Teilt er sich ein, Wojciech? Jawohl, Herr Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Wojciech. Beschäftigung. Ewig, das ist ewig. Das ist ewig, das siehst du ein. Nur ist es aber wieder nicht ewig und das ist ein Augenblick. Ja, ein Augenblick, Wojciech. Es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Was eine Zeitverschwendung. Wo soll das hinaus, Wojciech? Ich kann kein Mühlrad mehr sehen oder ich werd melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Wojciech, er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Bete doch was, Wojciech. Was ist heute für Wetter? Schlimm, Herr Hauptmann, schlimm. Wind. Ich spür's schon. Es ist so was Geschwindes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaube, wir haben sowas aus Süd-Nord. Jawohl, Herr Hauptmann. Süd-Nord. Dumm, ganz abscheulich dumm. Wojciech, er ist ein guter Mensch, aber Wojciech, er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist, versteht er? Jawohl, Herr Hauptmann. Es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, wie unser hochehrwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt. Ohne den Segen der Kirche. Es ist nicht von mir. Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehen, ob das Amen drüber gesagt ist, ehe er gemacht wurde. Der Herr sprach, lasset die Kleinen zu mir kommen. Was sagt er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sag er, so meine ich ihn. Ihn! Wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal eines seinesgleichen auf die Moral in der Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unser eins ist doch einmal unselig in der und der anderen Welt. Ich glaube, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir Donnern helfen. Wojciech, er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut. Wenn ich am Fenster lieg, wenn's geregnet hat und in weißen Strümpfen nachseh, wie sie über die Gasse springen, verdammt, Wojtek, da kommt mir die Liebe. Ich hab auch Fleisch und Blut, aber, Wojtek, die Tugend, die Tugend. Wie sollte ich dann die Zeit rumbringen? Ich sag mir immer, du bist ein tugendhafter Mensch. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Ja, Herr Hauptmann, die Tugend. Ich hab's noch nicht so aus. Sehen Sie, wir gemeine Leute, das hat keine Tugend. Es kommt nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wär und hätt einen Hut und eine Uhr und eine Anglaise und ich könnt vornehm rede, ich wollt schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl. Gut, Wojtek, du bist ein guter Mensch. Ein guter Mensch, aber du denkst zu viel. Das zehrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh jetzt. Und renn nicht so. Langsam, hübsch, langsam die Straße hinunter. Jawohl, Herr Hauptmann. Da ist die schöne Jägerei, da schießt. Das steht jedem frei, da möchte ich Jäger sein, da möchte ich hin. Läuft dort der Hass vorbei, fragt mich, ob ich Jäger sei. Jäger bin ich auch schon gewesen, schießen kann ich aber nicht. Ja, Anders, der Platz ist verflucht. Was? Siehst du den lichten Streif da über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen? Da rollt abends der Kopf. Es hob ihn einmal einer auf, er meint, es wäre ein Igel. 3 Tage und 3 Nächte. Er lag auf den Hobelspänen. Andres. Das waren die Freimaurer. Ich hab's. Die Freimaurer. Es wird finster. Fast macht ihr mir Angst. Hörst du's, Andres? Hörst du's? Es geht neben uns. Unter uns. Fort. Die Erde schwankt unter unseren Sohlen. Die Freimaurer. Wie sie wühlen. Lasst mich, seid ihr voll Teufel. Bist du ein Maulwurf? Sind deine Ohren voll Sand? Hörst du das fürchterliche Gedös am Himmel über der Stadt? Alles Glut. Nein, sieh nicht hinter dich. Wenn ihr es hervorschießt und alles donnert. Du machst mir Angst. Sieh nicht hinter dich. Sind dort 2 Hasen. Rasten auf das grüne, grüne Gras. Rasten. Still. Hörst du es, Andres? Hörst du es? Es geht was. Rasten auf das grüne, grüne Gras. Bis auf den grünen Rasen. Es geht. Hinter mir. Unter mir. Hol. Hörst du? Alles hohl da unten. Die Freimaurer. Wojtek, hörst du's noch? Still. Alles still. Als wäre die Welt tot. Was? Es ist so kurios still. Man möchte den Atem halten. Andres. Hörst du? Sie trommeln drin. Wir müssen fort. Hey, du. Sarah. Hörst, da kommen sie. Was ein Mann. Oh, wie ein Baum. Er steht auf seinen Füßen wie ein Lösch. Kompliment, die Damen. Hey, was freundliche Auge, Frau Nachbarin. Sowas ist man an ihr nicht gewöhnt. Soldaten, das sind schöne Burg. Ihre Augen glänzen ja noch. Was geht sie's an? Trag sie ihr Aug zum Jud und lasse sie putze. Vielleicht glänze sie noch, dass man sie für 2 Knöpfe verkaufen könnte. Was? Sie? Sie? Frau Jungfer? Ich bin eine honnette Person, aber sie, das weiß jeder. Sie guckt 7 Paar lederne Hose durch. Luder! Komm, mein Bub. Was die Leute wolle. Bist du auch nur ein arm Hurenkind und machst der Mutter Freud mit deinem unehrlichen Gesicht? Sah, sah. Mädel, was fangst du jetzt an? Hast ein klein Kind und kein Mann. Ei, was frag ich danach? Sing ich die ganze Nacht? Heio, Popeio, mein Buh, gib mir kein Mensch nix dazu. Hansel, spann deine 6 Schimmel an, gib ihn zu Fresse aufs Neu. Kein Haber fresse sie, kein Wasser saufe sie, lauter Kühlwein muss es sein. Lauter Kühlwein. Wer da? Bist du's, Franz? Komm herein. Kann nicht. Muss zum Verlies. Hast du Stecken geschnitten für den Hauptmann? Ja, Marie. Was hast du, Franz? Du siehst so verstört. Psst, still. Ich hab's aus. Die Freimaurer. Es war ein fürchterliches Getös am Himmel. Und alles in Glut. Ich bin viel auf der Spur. Sehr viel. Mann. Meinst? Sieh um dich. Alles starr, fest, finster. Aber was regt sich dahinter? Etwas, was wir nicht fassen. Geht still, was uns von Sinnen bringt. Aber ich hab's aus. Ich muss fort. Und dein Kind? Ach, Junge. Heute Abend auf die Messe. Marie, viel steht nicht geschrieben. Und sieh, da ging ein Rauch vom Land wie der Rauch vom Ofen. Ich hab wieder was gespart. Ich muss fort. Ich muss fort. Der Mann, so vergeistert, er hat mir Angst gemacht. Er hat sein Kind nicht angesehen. Er schnappt noch über mit den Gedanken. Was bist du still, Bub? Wie unheimlich, ich mag, wenn es finster wird, gar nicht bleiben. Ich glaube, ich bin blind. Er steckt einen an. Sonst scheint doch als die Laterne herein. Ach, wir armen Leute. Und mach die Wiege knickknack. Schlaf wohl, mein lieber Dicksack. Meine Herren, meine Damen, hier sehen Sie das astronomische Pferd. Es schießt Pistolas, stellt sich auf ein Bein. Alles Erziehung habe nur eine fiesche Vernunft oder vielmehr eine ganz vernünftige Fiehigkeit. Ja, es ist kein viehdummes Individuum wie viel Person, dass das verehrliche Publikum abgerechnet. Herein, herein, es wird sein, die Rippen Präsentation, das Kommandement von Kommandement wird zur gleichen Zeit anfangen. Ist kein Bestand. Wir müssen alle sterben. Hey, Hopsa. Armer Mann, alter Mann, armes Kind, junges Kind. Ach, Sorgen und Feste. Mensch, sind doch die Narren von Verstande, dann ist man selbst ein Narr. Komische Welt. Schöne Welt. Meine Herren, sehen Sie die Kreatur, wie sie Gott gemacht. Nix, gar nix. Sehen Sie jetzt Kunst? Geht aufrecht, hat Rock und Hosen, hat ein Säbel, der Aff ist Soldat. Es ist noch nicht viel, unterste Stufe von menschlichem Geschlecht. Mach Kompliment. So bist Baron. Ja. Gib Kuss. Sehr grotesk. Ich bin ein dogmatischer Atheist. Ist's grotesk? Ich bin ein Freund vom Grotesken. Sehen Sie doch, hier ist zu sehen, das astronomische Pferd und die kleine Kanaille. Sind Favori von alle gekrönten Häupter Europas, verkündigen den Leuten alles. Wie alt, wie viel Kinder, was für Krankheit. Die Repräsentationen anfangen. Man macht Anfang von Anfang. Es wird so gleich sein. Kommandement. Willst du? Kommandement. Meine Drogen, das muss schön Ding sein. Dass der Mensch Quasten hat. Und die Frau Hosen. Halt, jetzt. Siehst du sie? Die mit dem Wojcek da die Bude betritt. Ja. Was ein Weibsbild. Teufel. Zum Fortpflanzen von Kürassierregimentern. Und zur Zucht von Tambourmajors. Wie sie den Kopf trägt. Man meint, das schwarze Haar müsse sie abwärts ziehen wie ein Gewicht. Und Augen. Als ob man in einen Ziehbrunnen oder zu einem Schornstein hinunterguckt. Fort. Hinten rein. Was liegt da, mein Auge? Ja, Marie. Schwarze Katzen mit feurigen Augen. Hey, was ein Arm. Die menschliche Sozietät. Meine Herren, dies Tier, was Sie da sehen, Schwanz am Leib, auf seine vier Hufe, ist Mitglied von alle gelehrt Sozietät. Ist Professor an unserer Universität, wo die Studenten bei ihm reiten und schlagen lernen. Das, meine Herren, war einfacher Verstand. Denk jetzt mit der doppelten Raison. Was machst du, wenn du mit der doppelten Raison denkst? Ist unter der gelehrten Sozietät da ein Esel? Sehen Sie jetzt die doppelte Raison? Das ist Physiognomik. Ja, das ist kein viehdummes Individuum. Das ist ein Person, ein Mensch, ein tierischer Mensch. Und doch ein Vieh, ein Bete. So. Beschäme die Sozietät. Sehen Sie, das Vieh ist nur Natur. Unideale Natur. Lernen Sie bei ihm, fragen Sie den Arzt, das ist sonst höchst schädlich. Das hat geheißen, Mensch, sei natürlich. Du bist geschaffen aus Staub, Sand, Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand und Dreck? Sehen Sie, was Vernunft? Es kann rechnen und kann doch nicht an den Fingern herzählen. Warum? Kann sich nur nicht ausdrücken, nur nicht explizieren. Ist verwandelt der Mensch? Sagt den Herren, wie viel Uhr ist es? Wer von den Herren und Damen hat ein Uhr? Ein Uhr? Eine Uhr? Ja. Da, mein Herr. Ja. Das muss ich sehen. Dann kommen Sie nur. Dankeschön. Das ist ein Weibsbild. Der andere hat ihm befohlen und er hat gehen müssen. Lass die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Schlaf, Bub. Drück die Augen zu, fest. Noch fester. Bleib so, still oder erhol dich. Mädel, mach's Ladel zu. Es kommt der Zigeunerbub. Führ dich an deiner Hand fort ins Zigeunerland. Es ist gewiss Gold. Wie wird mir's beim Tanzen stehen? Unser Eins hat nur ein Eckchen in der Welt und ein Stück Spiegel. Und doch habe ich einen so roten Mund, als die großen Madammen mit ihrem Spiegeln von oben bis unten und ihren schönen Herren, die in die Hände küssen. Ich bin nur ein arm Weibsbild. Still, Bub, die Augen zu. Das Schlafengelchen. Wie es an der Wand läuft. Die Augen zu. Oder sieht dir hinein, dass du blind wirst. Was hast du? Nix. Unter deinen Fingern glänzt's ja. Ein Ohrringlein. Hab's gefunden. Ich hab so noch nix gefunden. Zwei auf einmal? Bin ich ein Mensch? Ist gut, Marie. Nein. Was der Bub schläft. Greif ihm unter das Ärmchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne. Sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leute. Ah, da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung und was von meinem Hauptmann? Gott vergelt's, Franz. Ich muss fort. Heute Abend, Marie. Adies. Ich bin noch ein schlechter Mensch. Ich könnte mich erstechen. Ach, was Welt, geht doch alle zum Teufel, Mann und Weib. Was erleb ich, Wojciech? Ein Mann von Wort? Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Wojciech. Er hat auf die Straße gepisst. An die Wand gepisst, wie ein Hund. Geb ich ihm dafür alle Tag 3 Groschen und Kost? Die Welt wird schlecht, sehr schlecht. Schlecht, sag ich. Oh, Wojciech, das ist schlecht. Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt... Die Natur kommt, die Natur kommt, die Natur. Hab ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus constrictor vesicae dem Willen unterworfen ist? Die Natur! Wojciech, der Mensch ist frei. In den Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Narren nicht halten können. Es ist Betrug, Wojciech. Hat er schon seine Erbsen gegessen, Wojciech? Nichts als Erbsen. Cruciferae. Merkt er sich's. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eine Revolution. Ich sprenge sie in die Luft. Nach gestrigem Bericht. Harnstoff 0,10, Salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Hat er mir Frösch gefangen? Hat er Laich? Kein Süßwasserpolyp? Keine Hydra? Vestillen? Kristallen? Stoß er mir nicht ans Mikroskop! Ich habe eben den linken Backzahn von einem Infusionstier darunter. Ich sprenge sie in die Luft. Alle miteinander. Ach, Wojciech. Keine Spinneneier, keine Kröten, aber an die Wand gepisst. Wojciech? Muss er nicht wieder pissen? Geh er einmal hinein und probier es. Ich kann nicht, Herr Doktor. Aber an die Wand pissen. Ich hab schriftlich den Akkord in der Hand. Ich hab's gesehen, mit diesen Augen gesehen. Er steckt gerade die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. Nein, Wolzek, ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig, ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60. Und ich sag's ihm mit der größten Kaltblütigkeit. Behüte, wer wird sich über einen Menschen ärgern? Ein Mensch! Wenn es noch ein Proteus wäre, der einem krepiert. Aber Wolzek, er hätte nicht an die Wand pissen sollen. Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so einen Charakter, so eine Struktur. Aber mit der Natur ist's was anderes. Sehen Sie, mit der Natur, das ist sowas, wie soll ich sagen, zum Beispiel... Wolzek, er philosophiert wieder. Ja, die Natur, Herr Doktor, wenn die Natur aus ist... Was ist das, wenn die Natur aus ist? Wenn die Natur aus ist, das ist... Wenn die Natur aus ist, wenn die Welt so finster wird, dass man mit den Händen an ihr herumtappen muss, dass man meint, sie verrinnt zu Spinnweb. Das ist so, wenn etwas ist und doch nicht ist. Wenn alles dunkel ist und nur noch ein roter Schein im Westen, wie von einer Esse, wenn... Wojtek, er hat eine Aberratio. Haben Sie schon die Ringe von den Schwämmen auf dem Boden gesehen? Hm? Lange Linien, krumme Kreise, Figuren. Da steckt's. Da. Wer das lesen könnte. Wenn die Sonne im hellen Mittag steht und es ist, als müsse die Welt auflodern. Hören Sie nichts? Ich meine, dann, als die Welt spricht, sehen Sie die langen Linien. Und ist, als ob es einen mit fürchterlicher Stimme anredete. Wojtek, er kommt ins Narrenhaus. Er hat die schönste Apparatio mentalis partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt. Wojtek, er kriegt Zulage. Zweite Spezies. Fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Das ist brav, Wojtek. Er bekommt 1 Groschen Zulage die Woche. Meine Theorie, meine neue Theorie. Kühn, ewig jugendlich. Wojtek, ich werde unsterblich. Zeig ihr seinen Puls. Ich muss ihm morgens und abends den Puls fühlen. Wojtek, er tut noch alles wie sonst? Rasiert seinen Hauptmann? Jawohl. Isst seine Erbsen? Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Tut seinen Dienst? Jawohl. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Wojtek, er kriegt Zulage. Halt er sich brav. Zeig er seinen Puls. Ja. Der ist ins Wasser gefallen. Der ist ins Wasser gefallen. Wie? Der ist ins Wasser gefallen. Bub. Christianche. Hä? Der ist ins Wasser gefallen. Sa, sa. Was? Herr Gott. Der ist ins Wasser gefallen. Christianche, du bekommst einen Reuter. Sa, sa. Hm? Da, Karl. Kauf dem Buben Reuter. Hopp, hopp. Ross. Hopp, hopp. Ross, Ross. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Ross, Ross, hopp, hopp. Marie. Gern mal vor dich hin. Über die Brust wie ein Rind und ein Bart wie ein Löw. So ist keiner. Ich bin stolz vor allen Weibern. Wenn ich am Sonntag erst den großen Federbusch habe und die weiße Handschuhe, Donnerwetter. Der Prinz sagt immer, Mensch, er ist ein Kerl. Ach was. du bist auch ein Weibsbild. Sapperment, wir wollen eine Zucht Tambour-Majors anlegen, ja? Lass mich. Wildtier. Rühr mich an. Sieht dir der Teufel aus den Augen? Meinetwegen. Es ist alles eins. Ah, Herr Doktor. Ei, guten Morgen, Herr Hauptmann. Kikeriki. Freut mich, freut mich. Wohin so eilig, geehrtester Herr Sargnagel? Wohin so langsam, geehrtester Herr Exerzierzagel? Nehmen Sie sich Zeit, wertester Grabstein. Ich stehle meine Zeit nicht wie Sie, wertester Schlaf, ein. Laufen Sie nicht so, Herr Doktor. Ein guter Mensch, der sein Gewissen hat, geht nicht so schnell. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Sie hetzen sich ja hinter dem Tod rein. Sie machen mir ganz Angst. Pressiert, Herr Hauptmann, pressiert. Herr Sargnagel, Sie schleifen sich ja so Ihre kleinen Beine ganz auf dem Pflaster ab. Reiten Sie doch nicht auf Ihrem Stock in die Luft. Das dich, das Wetter. Ich halte Sie, Herr Flegel, Dr. Sargnagel, Totenhemd. Pressiert, pressiert. Herr Doktor, erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette. Pressiert, Herr Hauptmann, pressiert. Herr Doktor, ich bin so schwermütig. Ja. Ich habe sowas Schwärmerisches. Ich muss immer weinen, wenn ich meinen Rock an der Wand hängen sehe. Oh. Aufgedunsen. Fett. Dicker Hals. Apoplektische Konstitution. Tja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexia cerebri kriegen. Sie können sie aber vielleicht auch nur auf der einen Seite bekommen und auf der einen gelähmt sein. Oder aber Sie können im besten Fall geistig gelähmt werden und nur fortvegetieren. Ja, das sind so ungefähr die Aussichten auf die nächsten 4 Wochen. Übrigens kann ich Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben. Und wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir unsterbliche Experimente. Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben, am bloßen hellen Schreck. Ich sehe schon die Leute mit den Zitronen in den Händen. Aber sie werden sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch, Teufel Sargnagel. Schauen Sie meinen Hut. Was ist das, Herr Hauptmann? Das ist ein Hohlkopf, geehrtester Herr Exerzierzagel. Und wenn ich jetzt eine Falte hineinmache? Was ist das, Herr Doktor? Das ist ein Falt. Bester Herr Sargnagel. Aber nichts für ungut. Ich bin ein guter Mensch. Aber ich kann auch, wenn ich will, Herr Doktor. Wenn ich will. Herr Hauptmann. Herr Doktor. Hey, Wojcik, was hetzt er sich so an uns vorbei? Bleib er doch, Wojcik. Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich an ihm. Er läuft, als hätte er ein Regiment Kastrierter zu rasieren und würde gehängt über dem längsten Haar noch vor dem Verschwinden. Aber über die langen Bärte? Was wollte ich doch sagen? Wojcik, die langen Bärte. Ein langer Bart unter dem Kinn, schon Plinius spricht davon, man müsste es den Soldaten abgewöhnen. Ha, über die langen Bärte, wie ist Wojcik, hat er noch nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden, hä? Er versteht mich doch. Ein Haar eines Menschen, vom Bart eines Sapeurs, eines Unteroffiziers, eines Tambour-Majors, hä? Wojcik, aber... Er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie anderen. Jawohl, Herr Hauptmann. Was wollen Sie sagen, Herr Hauptmann? Was der Kerl ein Gesicht macht. Ein Haar. Vielleicht nun auch nicht in der Suppe, aber wenn er sich eilt und um die Ecke geht, so kann er vielleicht noch auf ein paar Lippen eins finden. Ein paar Lippen, Wojcik. Kerl, er ist ja kreideweiß. Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel, ich hab sonst nichts auf der Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen. Spaß ich, dass dich Spaß, Kerl. Den Puls, Wojcik, den Puls. Klein, hart, hüpfend, unregelmäßig. Herr Hauptmann, die Erde ist höllenheiß. Mir eiskalt. Eiskalt. Die Hölle ist kalt, wollen wir wetten? Unmöglich. Mensch, Mensch! Unmöglich! Kerl, will er erschossen werden? Will er ein paar Kugeln vor den Kopf haben? Er ersticht mich mit seinen Augen. Und ich meine es gut mit ihm. Weil er ein guter Mensch ist, Wojciech. Ein guter Mensch. Gesichtsmuskeln starr, gespannt, zuweilen hüpfend. Haltung aufgeregt, gespannt. Ich gehe. Es ist viel möglich. Der Mensch. Es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter, Herr Hauptmann. Sehen Sie? So ein schöner, fester, grauer Himmel, Mann. Könnte Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich daran zu hängen. Nur wegen des Gedankenstriches zwischen Ja und wieder Ja und Nein. Herr Hauptmann, Ja und Nein. Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will darüber nachdenken. Phänomen. Wojciech! Zulage! Mir wird ganz schwindlig vor den Menschen. Wie schnell! Der lange Schlingel greift aus, als läuft der Schatten von einem Spinnbein. Und der kurze, das zuckelt. Der lange ist der Blitz und der kleine der Donner. Grotesk. Grotesk! Was hat er gesagt? So? Ja, es ist noch nicht aller Tag Abend. Was machst du da? Wie viel Uhr ist es? Bald 6. Ist noch nicht mehr. Ich meinte, es müsste schneller gehen. Ich wollte, es wäre übermorgen Abend. Warum? Dann wär's vorbei. Was? Geh dein Wege. Was sitzt du da vor der Tür? Ich sitze gut da und ich weiß. Aber es sitzen manche Leute vor der Tür und sie wissen es nicht. Es wird mancher mit den Füßen voran zur Tür hinausgetragen. Komm mit. Ich sitz gut so und läg noch besser gut so. Ja, Andres. Grobe Hobelspänen sind ja auch noch Polster. Wenn alle Leute wüssten, wie viel Uhr es ist, sie würde sich ausziehen und ein seidens Hemd antun und sich die Hobelspänen schütteln lassen. Er ist besoffen. Was liegt denn da drüben? Eben glänzt es so. Es zieht mir immer so zwischen die Augen herum. Oh, wie es glitzert. Ich muss das Ding haben. Guten Tag, Franz. Ah, bist du es auch? Ei, wahrhaftig. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, man müsst's sehen. Man müsst's greifen können. Mit Fäusten. Was hast du, Franz? Du bist hirnwütig, Franz. Eine Sünde, so dick und so breit. Es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinausräuchern könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blase drauf. Wie, Marie? Du bist schön wie die Sünde. Und kann die Todsünde so schön sein? Franz, du redest im Fieber. Was eine schöne Straße. Man läuft sich leicht dörren. Es ist gut, auf der Gasse stehen. Und in Gesellschaft? Auch gut. Gesellschaft. Es gehen viele Leute durch die Gasse, nicht wahr? Und du kannst reden, mit wem du willst. Was geht das mich an? Hat er da gestanden? Hm? Da? Da? Gerade so bei dir? Hm? So? Ich wollte, ich wäre er gewesen. Ei, er. Ich kann die Leute die Straße nicht verbieten und wehren, dass sie ihr Maul mitnehmen, wenn sie durchgehen. Und die Lippen mit zu Hause lasse, wie? Es wäre schade, sie sind so schön. Aber die Wespen setzen sich gern drauf. Was, eine Wespe hat dich gestochen? Du siehst so verrückt aus wie eine Kuh, die die Hornisse jagt. Ich habe ihn gesehen. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und nicht blind ist und die Sonne scheint. Mit diesen Augen? Und wenn auch! Mensch! Rühr mich an, Franz. Ich hätte lieber ein Messer in den Leib als deine Hand auf meiner. Mein Vater hat mich nicht anzugreifen gewagt, wie ich 10 Jahre alt war, wenn ich ihn ansah. Weib! Weib! Nein. Nein, es müsste was an dir sein. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Es wäre... Sie geht wie die Unschuld. Nun, Unschuld, du hast ein Zeichen an dir. Weiß ich's? Weiß ich's? Wer weiß es? Frau Wirtin hat ne brave Magd, sie sitzt im Garten Tag und Nacht, sie sitzt in ihrem Garten. Andres. Nun? Schön Wetter. Sonntagswetter. Musik vor der Stadt. Vorhin sind die Weibsbilder hinaus. Die Menschen dampfe, das geht. Tanz, Andres. Sie tanze. Im Rössel und im Stern. Tanz, tanz. Meinetwege. Sitzt in ihrem Garten, bis das die Glöcklein 12 schlägt und passt auf die Soldaten. Andres, ich hab keine Ruhe. Ich hör's immer, wie's geigt und springt. Immer zu, immer zu. Und dann, wenn ich die Augen zumach, da blitzt es mir immer. Es ist ein groß Breitmesser und das liegt auf einem Tisch am Fenster und ist in einer eng dunkel Gass und ein alter Mann sitzt dahinter. Und das Messer, das ist mir immer zwischen den Augen. Na. Ich muss hinaus. Dreht sich mir vor den Augen. Tanz, tanz! Frau Wirtin hat ne brave Magd. Wird sie heiße Hände haben? Verdammt, Andres! Was willst du? Ich muss fort. Muss sehen. Du Unfried, wegen dem Mensch? Ich muss hinaus. Es ist so heiß. Da geh. Sie, Teufel, wie das geht, ja, wälzt euch hier beieinander. Und sie, immer zu, immer zu. Das riecht. Ja, das riecht. Sie hat rote, rote Backe. Und warum riecht sie schon? Karl, was witterst du so? Ich riech Blut. Blut? Warum wird es mir so rot vor den Augen? Es ist mir, als wälzten sie sich in einem Meer von Blut. All miteinander. Rotes Meer. Ich habe ein Hemdlein an. Das ist nicht mein. Ja. Meine Seele stinkt nach Brandewein. Ja. Soll ich dir aus Freundschaft ein Loch in die Natur machen? Vorwärts! Ich bin auch ein Kerl! Du weißt, ich will ihm alle Flöhe am Leib ausschneiden! Meine Seele! Meine Seele stinkt nach Brandewein! Ja. Denn das Geld geht in Verwesung über! Ja, ja, ja. Vergiss mal nicht, wie ist diese Welt so schön, ja, ja. Bruder! Ich muss ein Regenfass vollgreifen vor Wehmut. Yeah. Ich wollte Unsere Nasen wären zwei Bouteillen. Und dann könnten sie uns einander in den Hals gießen. So, immer so. Ja. Sie. Teufel. Tanz, Marie. Tanz. Immer zu. Immer zu. Immer zu. Immer zu. Dreht euch. Wälzt euch. Warum bläst Gott die Sonne nicht aus, dass alles in Unzucht sich übereinander wälzt? Mann und Weib, Mensch und Vieh. Tut's am hellen Tag. Tut's einem auf den Händen wie die Mücken. Weib. Das Weib ist heiß. Heiß. Immer zu. Immer zu. Der Kerl. Wie er an ihr herumgreift. An ihrem Leib. Er hat sie. Er hat sie. Wie ich zu Anfang. Das ist keine Ordnung. Was hat der Laternenputzer vergessen, mir die Augen zu fegen? Es ist alles finster. Oh, der Teufel der Liebe, Herrgott! Ich lieg mir selbst im Weg und muss über mich springen. Wo ist denn mein Schatten hinkommen? Keine Sicherheit mehr im Stall. Leucht mir einmal einer mit dem Mond zwischen die Beine, ob ich meinen Schatten noch hab. Und weil die Kuh jedoch! Wenn ein Wanderer, der gelehnt steht, ja, wenn er liegt, an dem Strom der Zeit, oder aber sich die göttliche Weisheit beantwortet, jawohl, und sich anredet, warum ist der Mensch? Warum ist der Mensch? Warum? Aber wahrlich, ich sage euch, von was hätte der Landmann, der Weißbinder, der Schuster, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Ja, von was denn? Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn er dem Menschen nicht die Empfindung der Scham eingepflanzt hätte? Von was der Soldat, wenn er ihm nicht mit dem Bedürfnis, sich totzuschlagen, ausgerüstet hätte? Gott! Warum zweifelt nicht? Ja, ja, es ist lieblich und fein. Aber alles Irdische ist übel. Selbst das Geld geht in Verwesung. Ja. Zum Beschluss, meine lieben Zuhörer, lass uns noch übers Kreuz pissen, damit der Jutz stirbt. Ja. Immer zu. Immer zu. Hass. So gehen die Geigen und die Pfeifen immer zu. Immer zu. Steh, Musik. Was spricht da unten? Ha? Was? Was sagt ihr? Lauter. Lauter. Stich. Stich, die Zick, Wolfin tot. Stich. Stich, die Zick, Wolfin tot. Soll ich? Muss ich? Aha. Ist da auch? Sagt's der Wind auch? Hör ich's immer? Immer zu? Stich tot. Tot. Da. Stopp, stopp, nein. Andres? Hey, da halt ich. Hey, Andres. Andres. Ja. Was ist? Ich hab keine Ruhe. Andres. Drück dich da ein. Draußen liegt was. Im Boden. Sie deuten immer darauf hin und... Hörst du es jetzt? Und jetzt? Wie sie in den Wänden klopfen. Eben hat einer zum Fenster hereingeguckt. Hörst du es nicht? Ich höre es den ganzen Tag. Immerzu. Stich. Stich die Wojzecke tot. Leg dich hin. Du musst ins Lazarett, du musst Schnaps trinken und Pulver drin, das schneit das Fieber. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumache, dreht sich's immer und ich höre die Geigen. Immerzu. Immerzu. Und dann spricht's aus der Wand. Hörst du nichts? Ja, lass sie tanzen. Einer ist müde und dann Gott behüt uns. Es redet immer. Stich. Stich. Und zieht mir zwischen den Augen wie ein Messer. Schlaf. Na. Immer zu. Immer zu. Meine Herren, ich bin auf dem Dach. Wie David, als er die Batseba sah. Aber ich sehe nichts als die Cute Paris der Mädchenpension im Garten trocknen. Meine Herren, wir sind an der wichtigen Frage über das Verhältnis des Subjekts zum Objekt. Wenn wir nun eins von den Dingen nehmen, worin sich die organische Selbstaffirmation des Göttlichen auf einem so hohen Standpunkte manifestiert und ihre Verhältnisse zum Raum, zur Erde, zum Planetarischen untersuchen, meine Herren, wenn ich diese Katze zum Fenster hinauswerfe, wie wird sich diese Wesenheit zum Zentrum Gravitationis, gemäß ihrem eigenen Instinkt, verhalten? Hey, Wojtek! Jawohl! Wojtek! Herr Doktor! Sie beißt! Kerl, er greift die Bestie so zärtlich an, als wäre es seine Großmutter. Kommen Sie, meine Herren, hier lang. Folgen Sie mir. Herr Doktor... Ich hab's zittern. Ei, ei. Schön, Wojtek. So. Was sehe ich, meine Herren? Die neue Spezies Hasenlaus. Eine schöne Spezies. Meine Herren, das Tier hat keinen wissenschaftlichen Instinkt. Sie können dafür was anders sehen. Sehen Sie? Der Mensch. Seit einem Vierteljahr isst er nichts als Erbsen. Bemerken Sie die Wirkung? Ja, fühlen Sie einmal. Was für ein ungleicher Puls. Der und die Augen. Herr Doktor, es wird mir dunkel. Courage, Wojtek. Noch ein paar Tage und dann ist's fertig. Fühlen Sie, meine Herren, fühlen Sie. Apropos, Wojtek. Bewegt den Herrn doch einmal die Ohren. Ich habe es Ihnen schon zeigen wollen. Zwei Muskeln sind bei ihm tätig. Hallo, frisch. Ach, Herr Doktor. Bestie, soll ich dir die Ohren bewegen? Willst du's machen wie die Katze? So, meine Herren, sehen Sie die Ohren? Das sind so Übergänge zum Esel. Häufig auch die Folge weiblicher Erziehung und die Muttersprache. Wie viel Haare hat dir die Mutter zum Andenken schon ausgerissen aus Zärtlichkeit? Ne? Sie sind ja ganz dünn geworden seit ein paar Tagen. Tja, die Erbsen, meine Herren. Kompanie, stillgestanden. Hast nichts gehört? Er ist da, noch mit einem Kameraden. Er hat was gesagt. Woher weißt du's? Was soll ich sagen? Nun, er lachte und dann sagte er, ein köstlich Weibsbild. Die hat Schenkel und alles so heiß. So. Hat er das gesagt? Von was hat mir doch heute Nacht geträumt? War es nicht von einem Messer? was man doch narrische Träume hat. Wohin, Kamerad? Meinem Offizier Wein holen. Aber Andres, sie war doch ein einzig Mädel. Wer war? Nix. Adios. Ich bin ein Mann. Ein Mann, sage ich. Wer will was? Wer kein besoffener Herrgott ist, der lass sich von mir. Ich will ihn die Nase ins Arschloch prügeln. Ich will... So, Herr, sauf. Ich wollte die Welt mehr Schnaps. Schnaps, der Mann muss saufen. Kerl, soll ich dir die Zunge aus dem Hals ziehen und sie um den Leib herumwickeln? Ja. Soll ich dir noch so viel atmen lassen als ein Altweiber vor? Verlegt! Der Kerl soll dunkel Altweiber! Blut! Eins. Hast du dich an die Landkutscher und die Fuhrleut hast gehängt? Was kann der liebe Gott nicht, was? Das Geschehene ungeschehen machen. Aber es ist einmal so. Und es ist gut, dass es so ist. Aber besser ist besser. Branntwein ist mein Leben. Branntwein gibt Courage. Und ein ordentlicher Mensch hat sein Leben lieb. Und ein Mensch, der sein Leben lieb hat, hat keine Courage. Ein tugendhafter Mensch hat keine Courage. Wer Courage hat, ist ein Hundsfott. Sie vergessen sich in Gegenwart eines Tapfern. Ich spreche ohne Beziehungen. Ich spreche nicht mit Rücksicht, wie die Franzose spreche. Und es war schön von euch. Aber wer Courage hat, ist ein Hundsfott. Teufel, du zerbrochene Bartschüssel. Du abgestanden Seifbrühe, du sollst mir dein Urin trinken. Du sollst mir die Rasiermesser verschlucken. Er tut sich Unrecht. Hab ich ihn denn gemeint? Hab ich gesagt, er hätt Courage? Was? Lass er mich in Ruhe. Ich bin die Wissenschaft. Ich bekomm für meine Wissenschaftlichkeit alle Woche ein halbe Gulden. Schlag er mich nicht grad oder ich muss verhungern. Ich bin eine Spinoza Pericyclida. Ich hab einen lateinischen Rücken. Ich bin ein lebendiges Skelett. Die ganze Menschheit studiert an mir. Was ist der Mensch? Knochen? Staub, Sand, Dreck. Was ist die Natur? Staub, Sand, Dreck. Aber die dummen Menschen. Dummen Menschen, wir müssen Freunde sein. Der Mensch ist egoistisch, aber haut, schießt, sticht, hurt. Wir müssen... Freunde, ich bin gerührt, was die Welt schön ist. Freund, ein Freund, die Welt. Seht, die Sonne kommt zwischen der Wolke hervor, als würde Potschambra ausgeschüttet. Das Pistolchen ist zu teuer. Kauft's oder kauft's nicht? Was ist? Was kostet das Messer? Es ist ganz grad. Wollt ihr euch den Hals mit abschneiden? Nun, was ist es? Ich geb's euch so wohlfeil wie ein anderer. Ihr sollt euren Tod wohlfeil haben. Aber doch nicht umsonst. Was ist es? Er soll einen ökonomischen Tod haben. Das kann mehr als Brot schneiden. 2 Grosche. Da. Da. Als ob's nichts wäre. Und es ist doch Geld. Du Hund! Der hat die goldene Krone? Der Herr König? Morgen hole ich der Frau Königin ihr Kind. Blutwurst sagt, komm. Leberwurst. Und ist kein Betrug in seinem Munde erfunden? Rapunzel, Rapunzel. Da sagte der Riese, ich rieche, rieche Herr Gott. Menschen. Herr Gott, sieh mich nicht an. Aber die Pharisäer brachten ein Weib zu ihm. Spieglein, Spieglein, im Ehebruch begriffen und stelleten sie ins Mittel dar. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Herrgott, Herrgott, ich kann nicht. Herrgott, gib mir nur so viel, dass ich beten kann. Das Kind gibt mir einen Stich ins Herz. Komm. Karl. Hä? Das brüstet sich in der Sonne. Da. Hä, hä? Da sagte der Riese. Der Franz ist nicht gekommen. Ich rieche, rieche. Gestern nicht, heute nicht. Es wird heiß hier. Und trat hinten zu seinen Füßen und weinete und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küssete seine Füße und salbete sie mit Salbe. Alles tot. Heiland. Heiland, ich möchte dir die Füße salben. So. Du sollst nicht töten. Lieg da. Fort. Das Kamisolchen, Andres, ist nicht so Montur. Du kannst es brauchen, Andres. Jawohl. Und das Kreuz meiner Schwester. Und das Ringlein. Jawohl. Ich habe auch noch einen Heiligen. 2 Herze. Und schön Gold. Es lag in meiner Mutter Bibel und da steht... Leiden sei all mein Gewinst, Leiden sei mein Gottesdienst. Herr, wie dein Leib war rot und wund, so lass mein Herz sein aller Stund. Aber ich... Meine Mutter fühlt nur noch, wenn ihr die Sonne auf die Hände scheint. Das tut nichts. Jawohl. Friedrich Johann Franz Beuzig, Wehrmann. Füsilier im 2. Regiment, 2. Bataillon, 4. Kompanie. Geboren Marie Verkündigung, den 20. Juli. Ich bin heute alt, 30 Jahre, 7 Monate und 12 Tage. Franz, du kommst ins Lazarett. Armer, du musst Schnaps trinken und Pulver drin. Das tötet das Fieber. Ja, Andres. Wenn ein Schreiner die Hobelspäne sammelt, es weiß niemand, wer seinen Kopf drauflegen wird. Wie scheint die Sonne am Lichtmesstag und steht das Korn im Blühen. Sie gingen wohl die Wiese hin, sie ging zu zweien und zweien. Die Pfeifer ging voran, die Geige. Jäger hinterdrein. Sie hatten rote Socken. Das ist aber nicht schön. Oh, was willst du auch immer? Marie, sing du uns. Ich kann nicht. Warum? Darum. Aber warum darum? Großmutter, erzähl. Ja. Kommt. Ihr kleinen Krabben. Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter, war alles tot. Und war niemand mehr auf der Welt, alles tot. Und es ist hingegangen und hat gesucht, Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollte es in den Himmel gehen. Und der Mond guckt es so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück faul Holz. Und da ist es zur Sonne gegangen. Und wie es zur Sonne kam, war es ein verwelkt Sonneblumen. Und wie es zu den Sternen kam, waren es kleine goldene Mücken. Die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie es wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. Marie, was ist? Marie, wir wollen gehen, es ist Zeit. Wohin? Weiß ich's. Also, dort hinaus ist die Stadt. Es ist finster. Du sollst noch bleiben. Komm, setz dich. Aber ich muss fort. Du wirst dir die Füße nicht wund laufen. Wie bist du nur auch? Weißt du auch, wie lange es jetzt ist, Marie? Am Pfingsten 2 Jahre. Mhm. Weißt du auch, wie lange es noch sein wird? Ich muss fort, das Nachtessen richten. Friert's dich, Marie. Doch bist du warm. Was du heiße Lippen hast, heiß. Heißen, hohen Atem. Und doch möchte ich den Himmel geben, sie noch einmal zu küssen. Friert's dich? Wenn man kalt ist, so friert man nicht mehr. Du wirst vom Morgentau nicht frieren. Was sagst du? Nix. Was der Mond rot aufgeht. Wie ein blutig Eisen. Was hast du vor, Franz? Du bist so blass. Franz, halt ein! Lass das her mit mir! Kannst du nicht sterben? So, so! Sie zuckt noch. Noch nicht! Noch nicht! Immer noch nicht! Bist du tot? Tot? Tod! Tod! Tanzt alle! Immerzu schwitzt und stinkt! Er holt euch doch einmal alle! Ach, Tochter, lieb Tochter, was hast du gedenkt, dass du dich an die Landkutsche und die Fuhrleit hast gehängt. Was? So, Käthe. Ja, komm, setz dich. Oh, ich hab heiß. Es ist einmal so, der Teufel holt die eine und lässt die andere laufen. Oh, Käthe. Käthe, du bist heiß. Warum denn, Käthe? Ha? Oh, du wirst auch noch kalt werden. Sei vernünftig. Kannst du nicht singen? Ins Schwabenland, ja. Das mag ich nicht. Und leere Kleider, ja, trag ich gut, nicht. Gut, gut. denn lange Kleider, spitze Schuhe, die kommen keiner Dienstwart zu. Nein, keine Schuhe. Man kann auch ohne Schuhe in die Hölle gehen. Pfui, mein Schatz, das war nicht fein. Behalt dein Taler und schlaf allein. Behalt dein Taler und schlaf allein. Ja, wahrhaftig. Ich möchte mich nicht blutig machen. Aber was hast du da an deiner Hand? Ich? Rot! Blut! Blut? Blut? Blut? Ich glaube, ich habe mich geschnitten da an der rechten Hand. Wie kommst du aber an den Ellenbogen? Ich hab's abgewischt. Was? Mit der rechten Hand? An den rechten Ellenbogen? Ihr seid geschickt. Was ist? Da hat der Ries gesagt, ich ring. Teufel, Menschen, was wollt ihr? Was geht's euch an, ha? Platz oder der erste Teufel? Na, was meint ihr, ich hätte jemanden umgebracht? Schon. Bin ich ein Mörder? Was gafft ihr? Guckt euch selbst an! Platz! Hey! Hey! Das Messer! Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen! Es verrät mich! Näher! Noch näher! Was ist das für ein Platz? Was höre ich? Es rührt sich was. Still. Da, in der Nähe. Marie? Marie. Still. Alles still. Was bist du so bleich, Marie? Was hast du eine rote Schnur um den Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient? Mit deinen Sünden, du warst schwarz davon. Schwarz. Hab ich dich gebleicht? Was hängen deine Haare so wild? Hast du deine Zöpfe heute nicht geflochten? Das Messer. So, hab ich's. So. So. Da hinunter. Es taucht in das dunkle Wasser wie ein Stein. Der Mond ist wie ein blutig Eisen. Will denn die ganze Welt ausplaudern? Nein, es liegt zu weit vorn. Wenn sie sich baden. So, jetzt. Aber im Sommer, wenn sie tauchen nach Muscheln? Ach, es wird rostig. Wer kann's erkennen? Hätte ich es zerbrochen. Bin ich noch blutig? Ich muss mich waschen. Oh. Da, oh, ein Fleck. Oh. Oh. Da, oh, noch einer. Oh. Halt! Hörst du? Oh. Sterne. Dort. Da. Was ein Ton. Es ist das Wasser. Es ruft. Schon lang ist niemand ertrunken. Fort! Es ist nicht gut, es zu hören. Jetzt wieder. Wie ein Mensch. Der stirbt. Es ist unheimlich. So dunstig. Allenthalben nebelgrau. Und das Summen der Käfer wie gesprungene Glocken. Fort! Nein! Zu deutlich, zu laut. Da hinauf. Komm mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine alte Frau kocht Rüben. Frau kocht Speck und du bist weg. Kätchen, fort. Was ist? Weißt du's nicht? Sie sind schon alle hinaus. Draußen liegt eine. Wo? Links, über die Lochschanz. In dem Wäldchen am Roten Kreuz. Fort, dass wir noch was sehen. Sie tragen sonst hinein. Ja! Ja. Wolzeck. Nach dem dramatischen Fragment von Georg Büchner. Wolzeck, Werner Wölbern. Marie, Sandra Hüller. Hauptmann, Bernhard Schütz. Doktor, Walter Renneisen. Tambourmajor, Michael Rotschopf. Andres, Fabian Busch. Narr, Jürgen Holz. Budenbesitzer, Ernst Konarek. Sowie Christine Davis, Janka Eisinger, Julika Eisinger, Felix Göser, Hedi Kriegeskotte, Martin Leutgeb, Florian von Manteuffel, Merle Meyer, Ernst August Schippmann und Heinz Schimmelpfennig. Ton Dietmar Rützel. Schnitt Waltraud Gruber. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Henrik Albrecht. Hörspieleinrichtung und Regie Leonhard Koppelmann. Ein guter Mord. Ein echter Mord. Ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen gehabt. Er war ein dogmatischer Atheist. Lang, hager, feig, schlecht. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz.